Deutschlandfunk. Tag für Tag. Wahrlich, von Gott kommen wir, und wahrlich, zu ihm werden wir zurückgebracht. Dieser Vers aus dem Koran hat für Muslime eine zentrale Bedeutung. Er wird häufig mit dem Tod in Verbindung gebracht. Doch dieser Vers bezieht sich auch auf den Beginn des Lebens, wo Menschen herkommen. Bei dieser Frage gibt es, im Gegensatz zu zahlreichen anderen Themen, keine Meinungsunterschiede unter gläubigen Muslimen, sagt der Jurist und Islamwissenschaftler Matthias Rohe. Gott ist der Ursprung des Lebens. Gott schafft Leben, Gott hat Adam geschaffen, aus Leben, wie es im Koran heißt, und Gott schafft eben auch das menschliche Leben, da kommt er her. Gott als der Schöpfer aller Dinge ist eine Vorstellung, die man so in allen monotheistischen Religionen findet. Kein Wunder, denn der Islam speist sich ja auch aus vorislamischen Vorstellungen, aus jüdischen, aus christlichen Vorstellungen. Der Islam versteht sich ja als Fortschreibung und Korrektur dieser vorherigen Religionen. Jedoch mit dem Unterschied, dass der Islam Mohammed als Propheten ins Zentrum stellt. In einer von islamischen Mystikern seit Jahrhunderten tradierten Geschichte sagt Gott zu Mohammed: Ich habe dich aus meinem Licht erschaffen und alles Übrige aus deinem Licht. Dieses göttliche Licht verleihe dem Menschen etwas Metaphysisches. Die Seele, sagt Enes Curuk, ein junger Muslim aus dem Rheinland, der in Ankara Theologie studiert hat. Die Seele, sofern wir es aus dem Koran entnehmen, das Ruh, das wir von Gott haben eingeflößt bekommen, ist ein Faktor, der uns diese metaphysische Komponente verleiht. Insofern ist die Seele ein unabdingbarer Part, ein unabdingbarer Teil des Menschendaseins. Unsere Seele macht uns zu einem Lebewesen, das denkt, das richtet und das reflektiert. Von daher ist die Seele auch der Teil, der uns von vielen anderen Schöpfungen unterscheidet. Während sich muslimische Gelehrte in diesem Punkt einig sind, gehen die Meinungen bei einer anderen Frage auseinander. Wann wird ein Mensch zum Mensch? Der Koran liefere auf diese Frage keine klare Antwort, so Matthias Rohe, Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Koran ist in vielen Dingen relativ undeutlich, also was genaue Präzision angeht. Da heißt es an einer Stelle, dass der Mensch aus so einer dünnen Flüssigkeit entsteht. Daraus leiten nun wiederum manche ab, dass es eben schon die Zeugung ist, aber das ist mehr so ein moderner Approach. Auch losgelöst von heutigen Ansätzen, den Koran zu befragen, gibt es in der islamischen Theologie verschiedene Meinungen, wann menschliches Leben beginnt, so Rohe. Es gibt eine verbreitete Auffassung, die davon ausgeht, dass der Mensch nach 40 Tagen nach der Zeugung beseelt wird. Und die Seele, das verleiht dem Menschen dann das eigentliche Leben. Manche sagen sogar erst nach 120 Tagen. Andere wiederum sagen ab der Zeugung. Auch die neu entfachte politische Debatte rund um den Paragraphen 219a im deutschen Strafgesetzbuch und den Umgang mit ungewollten Schwangerschaften zieht nicht spurlos an den Muslimen in Deutschland vorbei. Denn dabei geht es ja gerade auch um die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens. Die Staatssekretärin für Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Serap Güler, hat dazu eine klare Position. Ich bin auch der Auffassung, dass das Leben nicht erst mit der Geburt beginnt, sondern vorher. Ich weiß, dass das eine sehr komplexe und auch nicht einfach zu beantwortende Frage politisch ist. Aber rein jetzt als gläubiger Mensch beginnt für mich auch das Leben schon vor der Geburt. Daran schließt sich unmittelbar die Frage an, ob und wann Abtreibungen legitim sind, erklärt Matthias Rohe. Wer davon ausgeht, dass der Mensch bereits mit Zeugung entsteht, hat natürlich große Probleme, Abtreibung noch zuzulassen, während es eben eine verbreitete Meinung gibt, die sagt, vor 40 Tagen ist da noch nichts an menschlichem Leben in diesem Menschen drin und deswegen gibt es eben bei denen, die das so sehen, eine relativ großzügige Handhabung des Rechts auf Abtreibung. Zur Abtreibung gibt es im Islam also unterschiedliche Positionen. Am weitesten verbreitet ist heute jedoch die Auffassung, dass eine Abtreibung nur dann zulässig ist, wenn es um das Leben und die Gesundheit der Mutter geht. Enes Curuk, ein junger Deutsch-Türke, wünscht sich in dieser Frage eindeutige Antworten aus Islamwissenschaft und Theologie. Er sagt, es wäre theologisch auch richtiger und auch aus rechtlicher Hinsicht eindeutiger, dass uns diese Antwort eher durch die Wissenschaft gegeben wird, als dass man einen klar definierten Zeitpunkt festsetzt, der uns in Anführungszeichen nur durch Verse angezeigt oder aufgezeigt wird, die aus dem 7. Jahrhundert stammen. Ich glaube, diese Autorität sollten wir auch der Wissenschaft geben. Und wenn das Leben erst einmal begonnen hat, geht es für den Muslim so weiter. Der Islam kennt, wie alle anderen Religionen und Weltanschauungen, einen Mensch im Werden und wieder im Vergehen. Das heißt, das kleine Menschlein kann am Anfang noch nicht sehr viel, ist hilfsbedürftig, ist schutzbedürftig. Dann wird man größer, dann ist man auf einmal beschränkt geschäftsfähig, kann also schon gewisse Aktionen unternehmen. Und irgendwann ist man dann ein sogenannter Mukallaf, also jemand, der religiös voll verpflichtet und auch als Bürger voll berechtigt ist, an allen Dingen teilzunehmen. Der Mukallaf, also der vollständig entwickelte Mensch, hat im Islam dann auch bestimmte Pflichten, erläutert der Islamwissenschaftler Matthias Rohr. Soll ein anständiges Leben führen, soll gottgefällig leben, was immer das im Einzelnen heißt, soll sich um seine Umwelt, um seine Nächsten kümmern, Pflichten gegenüber der Familie, Pflichten gegenüber der Gemeinschaft. Also im Grunde, was die ethische Seite des Ganzen angeht, nicht viel anders als das, was wir aus anderen Religionen oder auch Weltanschauungen kennen. Und auch wenn es in Fragen der Ethik sehr unterschiedliche Ansichten gibt, wie auch bei der Frage, in welchem Schwangerschaftsmonat das menschliche Leben beginnt, in einer Frage sind sich die Muslime einig. Der Mensch kommt von Gott und kehrt zu Gott zurück.